hat der Herr auf meinen Namen. Kein Zweifel plagt mich, keine Furcht, ich bin von Gottes Samen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Halleluja. Einst stand ich in dem Sünderbuch mit schwarzer Schrift verzeichnet, doch Jesu Blut durchstrich die Schrift, in seine Hände mich zeichnet. Ich weiß, ich weiß, Halleluja, ich weiß, ist mein Name steht, der steht geschrieben da. Doch selbst nachdem die Schuld getilgt, gab's oft noch trübe Stunden. Doch seit ich ganz geheiligt bin, ist Dunkelheit verschwunden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß,